بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد heute geht es darum darf eine Frau die Koran hört und an die Stelle der Niederwerfung kommt also Sajdatu Tilawa die Niederwerfung bezüglich oder durch eine Lesung darf sie sich niederwerfen und der Sheikh sagte ja in Jami Ahkam al-Nisa er sagte ich kenne nichts was dagegen spricht dass sie sich niederwerfen darf, es ist sogar für sie erlaubt, denn diese Sajda benötigt keinen Wudu und zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er die Surat Najm gelesen hat, haben sich die Muslimin mit den Mushrikin sogar und die Jinn und die Ins alle zusammen niedergeworfen und es war nichts davon verboten oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nichts dagegen gesagt. Und deswegen darf eine Frau, die eine Vers hört, wo, was danach eine Niederwerfung gibt, die Erlaubnis für die Niederwerfung, darf sie sich auch niederwerfen. Allahu alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.